Laut Meldungen verurteilte der südkoreanische Maßnahmenrat für Soldatendienst in Frage am 29. Mai in einem Kommentar die freche Haltung der japanischen Regierung in Bezug auf die Sexualsklaverei der japanischen Armee. Im Kommentar wurde hervorgehoben, die Abe-Regierung bezeichne die südkoreanisch-japanische Vereinbarung über die Sexualsklaverei der japanischen Armee als einen Erfolg in ihrer genauen und erbitterten Außenpolitik. Die gegenwärtige Regierung Südkoreas solle ihren Willen zur raschen und richtigen Lösung der Frage äußern und die Ungerechtigkeit der Vereinbarung der vorangegangenen Regierung vor der Völkergemeinschaft ans Licht bringen.